Dem Bericht zufolge verurteilte der südkoreanische Maßnahmerat für die Frage der Zwangsprostituierten in seiner Erklärung vom 12. Juni den unverschämten Versuch Japans zur Vertuschung des Verbrechens der japanischen Armee gegen die Sexualsklaven. In der Erklärung wurde hervorgehoben, das Verbrechen der japanischen Armee gegen die Sexualsklaven sei das schlimmste organisatorische und ordnungsmäßige Kriegsverbrechen in der Geschichte, bei dem Japan während des Zweiten Weltkrieges durch Betrug oder Zwang zahllose Frauen in seinen Besatzungszonen und Kolonien entführt und diese in Sexualsklaven verwandelt habe.